Streit um eine künftige gemeinsame Verfassung bisher keine Annäherung erreicht. In Brüssel hieß es, der italienische Ratspräsident Berlusconi wolle nun in Einzelgesprächen versuchen, einen Kompromiss zu erreichen. Die formellen Beratungen sollen am Vormittag wieder aufgenommen werden. Deutschland und Frankreich halten an ihrer Forderung nach Einführung der sogenannten doppelten Mehrheit fest, die den bevölkerungsreichen Ländern bei Abstimmungen im Ministerrat ein größeres Gewicht geben würde. Das lehnen Spanien und Polen ab. Bundesverteidigungsminister Struck hat den US-Streitkräften im Irak Versäumnisse vorgeworfen. Der Zeitung Welt am Sonntag sagte Struck, sie seien gute Kampftruppen, aber nicht genügend für ihre Aufgaben im Irak vorbereitet. In diesem Zusammenhang nannte er den Aufbau demokratischer und wirtschaftlicher Strukturen. Die Soldaten der Bundeswehr würden dagegen vor ihrem Einsatz in Afghanistan mit der Mentalität und Geschichte des Landes vertraut gemacht. Außerdem seien ihnen die Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen bekannt. In dem Interview warnte der Verteidigungsminister vor neuen Anschlägen in Afghanistan und sagte, gerade zu Beginn der verfassungsgebenden Versammlung müsse man damit rechnen, dass die verschiedenen Gruppen versuchten, ihre Macht zu festigen. Das Bundesjustizministerium in Berlin hat keine Einwände gegen die Ausfuhr der Hanauer Plutoniumanlage nach China. Das geht aus einem Gutachten hervor, das der Deutschen Presseagentur und der Stuttgarter Zeitung vorliegt. Darin heißt es, da China bereits Atommacht sei, könne die Genehmigung nicht verweigert werden. Peking hat sich grundsätzlich bereit erklärt, die zivile Nutzung der Anlage zuzusichern und die Fabrik durch die Internationale Atomenergiebehörde überwachen zu lassen. Der SPD-Spitzenkandidat für die Hamburger Wahlen Miro hat Bürgermeister von Beust, CDU, zu mehreren Rededuellen aufgefordert. Miro sagte der Zeitung Die Welt, eine öffentliche Debatte über politische Fragen sei dringend notwendig. Beust habe oft versucht, sich der sachlichen Auseinandersetzung zu entziehen. So solle der Eindruck erweckt werden, er habe mit der Politik des Senats der Hansestadt nichts zu tun. Das Wetter. In der Nacht im Osten und Süden anfangs aufgelockerte Bewölkung, sonst bedeckt und zunächst im Nordwesten, später auch in der Mitte Regen. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad, im Osten und Süden leichter Frost. Am Tage am Alpenrand anfangs Wolkenlücken, sonst bedeckt. Im Norden und später auch in der Mitte und im Süden Regen. Höchstwerte zwischen 7 Grad an der Donau und 13 Grad am Oberrhein. Frischer Wind um Südwest an den Küsten und auf den Bergen schwere Sturmböen. Die Aussichten? Am Sonntag Wechsel von Sonne, Wolken und Schauer, in den Bergen als Schnee. Dazu Sturmböen, an der Küste Gefahr von Orkanböen. Am Montag heiter bis wolkig und einzelne Schneeschauer. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit, deutsche Nordseeküste Süd bis Südwest 7, Böen 9. Deutsche Ostseeküste Süd bis Südwest 6, Böen 7. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 3 Uhr. Deutschlandfunk, 2.05 Uhr, die Verkehrslage. A7 Füssen-Reute zwischen dem Kreuz Ulm-Elchingen und Ahlen-Oberkochen behindert Nebel den Verkehr. Und A8 Stuttgart-München zwischen Hohenstadt und Ulm-Ost sowie zwischen München-Obermenzing und Adelzhausen Sichtbehinderung durch Nebelbänke. Deutschlandfunk, Soundcheck. Thank you. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen. Und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Stillstand und Bewegung. Der englische Musiker Robert Wyatt. Zu Beginn eben dieser zweiten Stunde ein ganz typisches Robert Wyatt-Stück. Nur, dass es gar nicht von Robert Wyatt selbst ist, sondern von Scritti Politti aus dem Album Songs to Remember von 1982. Green Guardside hat es in der Manier von Robert Wyatt komponiert und gesungen. Wyatt spielt selbst aber auch mit Keyboards in seiner ganz eigenen Art. Einmal was die Sounds angeht und dann natürlich, wie er Klavier spielt. Bei Soft Machine Ende der 60er, Anfang 70er Jahre durfte er das nie. Bei seiner Nachfolgeband Matching Mole fing er damit an. Und nach dem fatalen Fenstersturz 1973 wurden Keyboards eigentlich seine Hauptinstrumente. Dazu ein bisschen Handtrommelei. Ein volles Schlagzeug mit Bassdrum und Hi-Hat ging aufgrund der Lähmung ja nun nicht mehr. Auch das nächste Lied ist nicht von Wyatt selbst geschrieben. Er hatte mit dieser Single sogar eine untere Hitparadenplatzierung in England. Vor gut 20 Jahren war das. Und zwar mit diesem Shipbuilding aus der Feder von Elvis Costello. The mold at the Lord's feet will grow into palace. Zweimal Robert White als Sänger, beide Male mit Liedern, die er nicht selbst geschrieben hat. Zuerst Elvis Costellos Shipbuilding, danach 10 Jahre später von 1993 als Gastsänger bei Ultramarines Kingdom, eine Art mittelalterlicher Techno-Pop vom Album United Kingdoms von Ultramarine. Das waren damals Paul John Hammond und Harvey Cooper. Für einige Stücke engagierten sie seinerzeit Robert White. Und gleich noch 2 weitere Coverversionen hinterher. Die erste im Original von Chic, Nile Rodgers und Bernard Edwards. Ihr At Last I'm Free. Anschließend direkt Thelonious Monk's Round Midnight. Aber auch diese beiden Fremdkompositionen werden durch seine markante eigene Art zu ganz typischen Robert Wyatt-Stücken. Also Round Midnight und vorher At Last I'm Free. Thank you. shed today will pause waiting until tomorrow. Dreams of what could be come close to me, to me. There's a brand new day inside at that time, round about midnight. Life's a game of chance, and you're one of the minor players. Anfang der 80er Jahre, das war die Zeit, als Robert White neu einstieg ins Musikgeschehen, nachdem er sich Mitte, Ende der 70er Jahre ziemlich zurückgezogen hatte. Hintereinander At Last I'm Free und Round Midnight. In der ersten Stunde hatte ich schon seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei Englands erwähnt. Gerade sein Album Nothing Can Stop Us von 1982 dokumentiert am besten den, wenn man so will, politischen Robert White. Aber auch eine Maxi einige Jahre später, 1985, Robert White zusammen mit den SWAPO-Singers. SWAPO war damals die Befreiungsorganisation in Namibia oder für Namibia. Die Erlöse aus dieser Platte flossen zum Teil auch in die Arbeit von SWAPO. Auf den Aufnahmen spielten auch noch Leute von den Specials mit. Robert White als Hauptsänger zusammen mit den SWAPO-Singers The Wind of Change. Change, sweep In diesem Robert Wyatt Soundcheck war das immer ein weiterer Ausschnitt aus Cuckooland, seinem gerade vor wenigen Wochen erschienenen letzten Album. Es hat eine Laufzeit von 75 Minuten, also eine extrem lange, und aus diesem fast Überangebot an auch guten, interessanten, spielbaren Stücken für heute war das wenigstens noch ein zweites Lied, Beware, geschrieben von Karen Mantler aus New York. Das ist die Tochter der Jazzmusiker Michael Mantler und Carla Bley. Beide kannte Wyatt bereits von früherer gemeinsamer Arbeit. Und diese kleine Mantler, Karen Mantler also, hat auch selbst mitgesungen. und ist auch auf weiteren Stücken dieser neuen Robert Wyatt CD als Sängerin zu hören. Als nächstes jetzt noch eine Rarität, aufgenommen im Sommer 1981 für einen Doppel-LP-Sampler der Londoner Plattenfirma Recommended Records. Und zwar singt und spielt Robert Wyatt die Internationale. Behold them seated in their glory, the kings of mine and rail and soil. What have you read in all their story, but how they plunder toil? The fruits of the people's toil are buried in the strong coffers of a few, in voting for their restitution, the people only ask their final conflict. Das war noch einmal ein Ausschnitt aus Rock Bottom, dem Meisterwerk Robert Wilds aus dem Jahr 1974. Nachdem er 1973 bei einer Party aus dem vierten Stock gefallen war und seitdem auf den Rollstuhl angewiesen ist. Wir haben in diesen zwei Stunden wenigstens ansatzweise einen Überblick über sein musikalisches Schaffen seit den 60er Jahren geben können. Längst nicht alles hatte Platz, weder seine eigenen Bands, Soft Machine, dann Matching Mole, noch seiner Solo-Sachen und auch von seinen Mitwirkungen bei anderen konnte nur wenig gespielt werden, nach unter anderem Scritti Politti und Ultramarine, hier bis zum Schluss noch zusammen mit Brian Eno aus der LP Ambient No. 1 Music for Airports. Dieses Stück hat er mitkomponiert und er spielt auch das Klavier, das akustische Klavier. Die Liste, wo er sonst noch mitgemacht hat, ist sehr lang. David Allen, Kevin Ayers, John Cale, Kevin Coyne, Hatfield and the North, Henry Cow, Phil Manzanera, Nick Mason, Raincoats, Working Week und. Wenigstens 2 Stunden Robert Wyatt gab es hier in dieser Sendung und das ist doch auch schon etwas. Aus dem Studio verabschiedet sich für jetzt Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. Deutschlandfunk. Drei Uhr, die Nachrichten. Bei den Reformverhandlungen im Vermittlungsausschuss ist die Bundesregierung anscheinend zu Zugeständnissen an die Union bereit. Nach übereinstimmenden Presseberichten will die rot-grüne Koalition das Vorziehen der Steuerreform zum Teil mit weiteren Privatisierungserlösen finanzieren. Außerdem ist daran gedacht, den Ländern einen höheren Anteil aus der Umsatzsteuer zukommen zu lassen. Den Berichten zufolge wird im Gegenzug von der Union erwartet, dass sie einen weitergehenden Subventionsabbau unterstützt. Der Vorschlag soll dem Vernehmen nach am Sonntag im Vermittlungsausschuss präsentiert werden, wenn Regierung und Opposition ihre Beratungen wieder aufnehmen. Die Union hatte eine Weiterverhandlung mit der Forderung verknüpft, dass die Regierung zur Finanzierung der Steuerreform bis dahin neue Vorschläge machen müsse. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben im Streit um eine künftige gemeinsame Verfassung bisher keine Annäherung erreicht. In Brüssel hieß es, der italienische Ratspräsident Berlusconi wolle nun in Einzelgesprächen versuchen, einen Kompromiss zu erreichen. Die formellen Beratungen